die Sonne, auf die Reben, auf die Liebe, tralalala. Lasst uns lachen, lasst uns trinken, lasst uns kischen, tralalala. Wenn uns goldene Stunden winken und wir wissen, tralalala. Ja, ja. Glücklich sein und uns das Leben freuen, ein goldener Chianti-Wein. Ja, ja, der Chianti-Wein, das sagt uns keine Nein. Drum schenkt die Gläser ein, die Welt soll unser sein, beim Chianti-Wein. Und dein Mund sagt ja, in der blauen Sternennacht. Und das Glück ist nah, weil mir deine Liebe lacht. Und ein Lied erklingt, das in unsere Herzen ringt. Und wir lauschen zu zweit in der Stimme so weit und vergessen die Zeit. Unser schöner Traum führt uns über Zeit und Raum, und die Erde versinkt, wenn das Lied still verklingt, wie sein Ruf zu uns dringt. Hoch die Gläser, hoch das Leben, hoch die Liebe, tralalala. Auf die Sonne, auf die Reben, auf die Liebe, tralalala. Lasst uns lachen, lasst uns trinken, lasst uns küssen, tralalala. Wenn uns goldene Stunden winken und wir wissen, tralala. Ja, ja, der Chianti-Wein, der lehrt uns allein. Drum lasst uns glücklich sein und uns das Leben freuen, beim goldenen Chianti-Wein. Ja, ja, der Chianti-Wein, das sagt uns keine Nein. Drum schenkt die Gläser ein, die Welt soll unser sein.